weiterer Song ist Ich hab die Liebe eingestellt. Das ist natürlich unfassbar herzerreißend, wenn man liest Ich hab die Liebe eingestellt, seit sie auf meinem Kissen fehlt. Bei eurer Produktion ging es sicherlich sehr emotional zu, ganz besonders wahrscheinlich auch bei diesem Song. Ich habe jetzt schon, wenn du das ansprichst, ja. In der Orga. Das stimmt schon. Ja. Ja, also jeder Mensch, ich glaube ja daran, dass ein Mensch im Leben mehrere Lieben haben kann. Nach einer gescheiterten Liebe wieder eine neue. Aber ich glaube schon, dass die erste Liebe die intensivere ist und die Liebe ist, die immer bleibt. Und besonders, wenn man Kinder hat, dass man ja immer dran festhält und dass man immer dran erinnert wird, weil es halt einfach die erste Liebe war und die erste Liebe bleibt immer. Und wenn man dann so enttäuscht ist, dann hat man zunächst einmal die Liebe eingestellt. Das soll ja nicht heißen, dass keine neue kommt. In dem Song heißt es so, dass ich dann keine neuen Menschen mehr an mich ranlasse. Aber man kann sich ja manchmal nicht dagegen wehren. Auch wenn du dir vornimmst, so, jetzt bleibe ich solo und ich liebe niemanden mehr. Und dann habe ich ja gerade schon bei dem anderen Song gesagt, wenn man sich dann in die Augen schaut, dann passiert irgendetwas, wenn man den Menschen getroffen hat, mit dem man zusammen sein soll. Und ja, es soll eigentlich kein pessimistisches Lied sein, sondern eigentlich ein Lied, das aus den Mündern aller anderen erzählt, die Liebe verloren haben, die sich erstmal dagegen wehren, eine neue einzugehen, dass es doch wieder passieren kann und man sich doch wieder verlieben kann. Mhm. Auch wenn man sie eingestellt hat. Also es ist kein Song, der beschönigt, es ist ein sehr ehrlicher Song. Ist erstmal in dieser Situation, in der sich jeder wiederfinden kann, aber die Message ist dann trotzdem, irgendwann wird man wieder eine neue Liebe finden und man soll nicht aufgeben. Ja, auf jeden Fall. Man ist immer wieder derjenige, der aus der Beziehung als Verlierer rausgeht, hat natürlich noch extreme Gefühle und dementsprechend denke ich mal, wenn meine Liebe geht, werde ich nie wieder so lieben, aber meistens kommt es anders, als man denkt. Ja, man nimmt sich das vor, aber man weiß es ja nicht, wie es kommt. Ja, ich würde euch da abschließend zu dem Song Ich hab die Liebe eingestellt nochmal bitten, den folgenden Satzanfang mit schönen Worten nochmal zu beenden. Liebe ist, sich immer gegenüber ehrlich zu sein, sich Freiheiten zu lassen und sich immer liebe Worte zu sagen. Und schimpfen ist blöd, das macht immer viel kaputt. Martin? Liebe ist Leben.